Herr Lill, wir stehen hier in der Sektion Das Reich der Zeichen, eine Sammlung, die Napoleon-Büsten vereinigt im Stile römischer Cäsaren. Und der Raum wird beherrscht von dem berühmten Krönungsbild des Malers Ingres. Napoleon fast mumienhaft dargestellt in einer Pose, die die Antike nur von Zeus-Statuen her kennt. Ja, es wirkt ein wenig mumienhaft, da haben Sie ganz recht. Es erinnert mich übrigens, entschuldigen Sie, wenn ich diesen Gedanken wegen aktueller Diskussionen einbringe, in die Präsentation alter liturgischer Gewänder durch den Papst und durch konservative Bischöfe. Das ist eine Welt, die vergangen ist, aber man macht sich an der Antike fest. Das ist entscheidend für das Selbstverständnis Napoleons, der sich eben als römischen Kaiser darstellen lässt. Und wenn wir dann ringsherum diese Serie der Marmorbüsten haben, dann haben wir ja auf den ersten Moment den Eindruck, wir ständen im Vatikanischen Museum oder in einem der großen antiken, anderen großen antiken Museen der Welt. Gerade in diesen Büsten wirkt ja nicht nur das klassizistische Kunstideal, dem das Empire sich voll erschlossen hat, sondern die direkte Erinnerung an das kaiserliche Rom, das heißt an jenen Bezugspunkt, an den Napoleon auch politisch immer wieder gedacht hat. Er war ein Meister der Symbole, könnte man sagen. Er setzte Zeichen wie viele vor ihm wirkende Herrscher, auch nachhaltig. Sind sie Zeichen der Legitimation oder des Versuchs, seine eigene Herrschaft zu legitimieren? Oder ist es reine Propaganda mit Einfluss, wie es Ludwig XIV. Ausüben konnte? Es ist beides. Aber gerade ein solches Krönungsbild beeindruckt uns ja nicht so positiv wie die Büsten, sondern wir spüren doch einen gewissen Zwiespalt zwischen der Modernität einer Politik, Rechtsetzung und Verwaltung einerseits und der Flucht in die Kostüme der römischen Kaiser. Herr Lill, wir stehen hier vor einem Porträt des Königs von Westfalen, Jerome, zusammen mit seiner Frau Katharina von Württemberg. 1807 im Vertrag von Tilsit wurde dieser Staat, das Königreich Westfalen, geschaffen und Napoleon gab es seinem jüngsten Bruder Jerome. Was ist dazu zu sagen? Es ist ein hervorragendes Beispiel für die Art und Weise, in der Bonaparte Napoleon Mitteleuropa neu organisiert hat. Das Königreich Westfalen war geradezu ein Musterland an moderner Verfassung im Sinne der napoleonischen Reformen. Es war dadurch zustande gekommen, dass eben durch den Frieden von Tilsit Preußen und auch andere deutsche Reichsstände auf Gebiete im Westen aber Rest des Rheines verzichten musste, die dann Bonaparte zu einem eigenen Königreich zusammenfasste. Erstens machte er seinen jüngsten Bruder zum König. Das hat er auch in Neapel und Spanien getan. Angehörige der Familie wurden auf neue oder alte vakant gewordene oder vakant gemachte Königsthrone gesetzt. Zweitens heiratete der eine Prinzessin von Württemberg. Denn Bonaparte war bestrebt, seine Familie mit den großen Fürstenfamilien Mitteleuropas familiär zu verbinden. Und deswegen kamen familiäre Verbindungen zwischen dem Bonaparte und vor allen Dingen dem Hause Habsburg, der kaiserlichen Familie, zustande. Er nahm ja seine zweite Frau aus dem Hause Habsburg, Marie-Louise. Und hier ging es dann auch darum, dass eine Prinzessin von Württemberg, dass die nun Königin von Westfalen wurde. Genau wie eine bayerische Prinzessin die Frau des Vizekönigs von Italien wurde, Beauharnais, der ja deswegen nach dem Sturz des ganzen Systems sich nach München zurückziehen musste und in München begraben ist. Herr Lill, wir stehen hier vor einem Bild, das bezeichnet ist Allegorie der Kaiserin Marie-Louise. Man hat eine Göttin vor sich, nach antikem Vorbild. Welche Stellung hat Marie-Louise im politischen Planspiel Napoleons beziehungsweise in seinen dynastischen Überlegungen gehabt? ja, die Einheirat in die Familie des römisch-deutschen Kaisers war der Höhepunkt jener Nobilitierung der Familie Bonaparte, von der wir schon gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob Napoleon die Marie-Louise geliebt hat, aber indem er die nach den Friedensschlüssen mit Österreich, wobei er ja Österreich sehr zurückgedrängt und geschwächt hatte, indem er die Kaisertochter heiratet, präsentiert er sich eben auch als der Fortsetzer römisch-kaiserlicher Kontinuität. Marie-Louise war übrigens eine intelligente und reformerische Frau, die, wenn ich recht sehe, jene Kontinuität verkörpert, die aus dem aufgeklärten Absolutismus, auch habsburgischer Prägung, in die napoleonische Politik hineingeführt hat. Nach dem Sturze Napoleons hat sie ja wieder alleine gelebt. Der Wiener Kongress hat sie dann zur Herzogin von Parma gemacht. Und sie gehörte zu denjenigen italienischen Fürsten, die auch in dieser Restaurationszeit die Tradition der Aufklärung weitergeführt hat. Das kleine Parma ist unter ihr eine Musterstätte aufgeklärten Reformismus geworden. Davon zeugen die dortigen Bibliotheken. Und sie hatte dann einen weiteren, heute würde man sagen, Lebensgefährten, den Grafen Neipperg, mit dem zusammen sie dann in kleinem Rahmen reformistische Politik gemacht hat, gewissermaßen das 18. mit dem 19. Jahrhundert verbindend und in die späteren modernisierenden Entwicklungen hinweisend. Herr Lilders Bemühen, ja, die Sucht nach einer straffen, fast militärisch kasernenhoflastigen Ordnung umfasste nicht nur die Gliederung von Staat und Gesellschaft, auch die Kunst und die Geisteswissenschaften sollten sich dem zentralen Gedanken von Freiheit, von Staat, von Volk und Religion unterordnen. Europa wurde regelrecht ausgeplündert. Die Pariser Museen sind auch heute noch davon ein beredtes Beispiel. Warum diese Sucht, die Kunst zu sammeln? Frankreich war doch selbst reich an Kunst. Gut, zunächst würde ich sagen, die Freiheit ist ja längst dann in ein kaiserliches System eingeordnet worden. Also ganz frei war man nicht mehr unter Napoleon, aber man hatte viele Freiheiten. Ja, die Frage nach der Kunst, die ist sehr schwer zu beantworten. Einerseits war Bonaparte zweifellos ein großer Kunsträuber, und das verbindet ihn mit anderen Eroberern, die ja großenteils ähnlich gehandelt haben. Aber andererseits steckt zweifellos hinter diesem Streben, möglichst viel Kunst, vor allen Dingen aus Italien, aus dem Mutterland der Kunst, in Paris zu versammeln, dahinter steht das Bestreben, das moderne Frankreich, sein Frankreich, als die große europäische Kulturmacht darzustellen. Dazu braucht es Beweise. Ja, sicher, dazu braucht es Beweise. Wenn man Paris zu einer Art Hauptstadt Europas machen wollte, dann musste man irgendwie auch die Werke aller Epochen der europäischen Kunst in Paris haben und ausstellen. Dahinter stehen ernste Probleme der ganzen Kunst- und Sammlungspolitik. Was Bonaparte Napoleon getan hat, haben dann ja auch andere getan. In Deutschland ist es München, wo ja praktisch Günstlinge Bonapartes auch sich diese Antikensammlung hergestellt haben. Also da spielt die klassizistische Gesamtstimmung an den damaligen Höfen eine große Rolle. Aber auch der Wille, mit dem Aufstieg Preußens dann auch Berlin, zu Städten zu machen, an denen die Weltkultur anwesend war. Hinzu kamen die praktischen Erwägungen, derer man sich bequem bedienen konnte, dass die Kunstwerke auf diese Weise ja zugänglicher würden. Also das ist ein kompliziertes Gemisch von Imperialismus und von künstlerischem Bewusstsein. Denken Sie daran, dass mit der ägyptischen Expedition Bonapartes die moderne Ägyptenforschung begonnen hat. Champollion. Ja, und dass eben großartige Dinge aus Ägypten zuerst nach Paris kamen, später auch in andere europäische Hauptstädte. Nach 1814 sind ja zum Teil diese Kunstwerke zurückgegeben worden. Und man muss zugleich sagen, mit der Zeit, nachdem Bonaparte ja immer mehr Kriege führte und damit eben auch immer mehr Menschen auspresste, da Da ist ja auch der Widerstand gegen den Modernisierer Napoleon aufgestanden und ist zum Widerstand gegen den Fremdherrscher Napoleon geworden. Das haben wir ja gerade in Deutschland erlebt, wo ja Anfänge der deutschen Nationalbewegung um 1810, 1815 aus diesem Anti-Napoleonismus entstanden sind und damit von vornherein einen anti-welschen, anti-französischen, anti-romanischen Charakter hatten. Insofern hat Bonaparte auch sehr negative Gegenwirkungen provoziert. Und da hat man auch gesagt, wenn wir die Franzosen endlich besiegt haben, dann sollen die auch die Kunstwerke zurückgeben. Und deswegen ist ja auf dem Wiener Kongress ein umfangreiches Programm von Restitutionen beschlossen und dann auch teilweise ausgeführt worden. Und überhaupt muss man, wenn wir so weit vorgedrungen sind, sagen, dass mit der Zeit der maßlos gewordene Imperialismus Bonapartes abstoßend gewirkt hat und deswegen die konservativen Mächte sich schließlich zusammengetan haben, Napoleon besiegt haben und auf dem Wiener Kongress die konservative Ordnung wiederhergestellt haben, um der ungeheuerlichen Bewegung und Erschütterung Europas, die das napoleonische Zeitalter letztlich gebracht hatte, ein Ende zu bereiten und wieder konservativ zu regieren.